Oscar für die beste Hauptdarstellerin geht an... Du meine Güte, wir haben einen Gleichstand. Noch, Moment. 28. Februar minus Anfang Februar macht so an die 20 Tage keinen im Sinn, also roundabout 3 Wochen, dann gibt's Oscar. So lange müssen wir uns noch gedulden. Aber immerhin gibt's hier an den heutigen Charts 2 heiße Oscar-nominierte Filme auf Platz 2 und dann auf Platz 1. Und das sind nun keine Franchises, keine Superheldenfilme, keine Sequels, Prequels, wie das neudeutsch genannt zu werden pflegt, was schon mal die ungemein gute Nachricht wäre. Vorher aber haben wir uns zu kämpfen durch die Mühen der Ebenen, Station 1. Platz 5. Alvin und die Chipmunks, Roadtrip von Walter Becker. Die dritte oder vierte, je nachdem, ob ich Alvin und die Chipmunks Treffen Frankenstein mitzählen soll oder darf oder nicht, denn das ist ein Zeichentrickfilm. Während die anderen 4 Chipmunks-Filme, auch der neue, jetzt eine Mischung aus Real- und Zeichentrickfilm ist. Wobei ich immer wieder fasziniert bin von der kreativen Intelligenz bei der Suche nach deutschen Filmtiteln. Denn der dritte Film über Songwriter Alvin und seine singenden Backenhörnchen hat den Titel Alvin und die Chipmunks 3. Jetzt kommt's. Doppelpunkt Chip. Bruch, geschrieben C-H-I-P und dann auf Deutsch direkt danach Bruch, Schiffbruch, weil Alvin und seine Tierchen erleiden ein Schiffbruch. Aber Schiffbruch passt natürlich phonetisch, da sind wir Radioleute natürlich besonders sensibel, passt natürlich besser zu Chipmunks. Unglaublich, was haben wir gelacht? Hinein in die Abgründe von irgendwas. Star Wars, das Erwachen der Macht auf Platz 4 ist nun allerdings schon von J.J. Abrams der 7. Teil der Saga. Chipmunks, also 5, die Laserschwert-Story. Wer bist du? Ich bin niemand. Die Macht wird mit dir sein. Ja, Obi-Wan ist sie, also mit mir. Also 7. Und die Book-Verfilmung der Geschichte der jungen Hexe Bibi Blocksberg und ihrer Freundin Tina jetzt. Platz 3. Jetzt in der zweiten Fortsetzung, was ja insgesamt 3 Filme macht. Also insgesamt. Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs von Detlef Buck. Ja, so ist es eben mit dem Blockbuster-Kino. Wie angekündigt jetzt noch die Oscar, beziehungsweise präziser die Oscar-Nominierungsliga. 2 Filme. Platz 2. The Revenant, der Rückkehrer von Alejandro González Iñárritu. Und Platz 1, The Hateful Eight von Quentin Tarantino. 2 Filme, die sehr viel wagen. Nur die ersten 4 Minuten vor dem Indianerangriff in The Revenant. Ein Film, der die Geschichte des Trappers erzählt, der schwer verletzt nach einem Grizzly-Angriff von seinen Kameraden zurückgelassen wird und sich, wider Erwarten, zurückkämpft durch diese übermächtig, magisch, tödliche Natur zum Rettenden vor. Also nur diese ersten 4 Minuten, wo dieser Trapper, Leonardo DiCaprio und 2 andere Jäger durch einen Wasserwald laufen, wo Töne, Musik und Bilder in einer magischen, ja, angesichts dieser Natur, mächtigen Komposition zusammenfinden. Wo man spürt, wie Alejandro Iñárritu seinen Tarkovsky und seinen Terrence Malick aufgesogen hat. Nur diese erste Sequenz, sie zieht einen schon gnadenlos hinein in dieses Meisterwerk. Die Natur übermächtig. Und dass die Indianer in dieser Welt wie Geister durch eine Landschaft treiben, die ihr Land ist, auch das wirkt verstörend nach. Um es einmal ganz deutlich zu sagen, ob DiCaprio und Tom Hardy und die anderen Schauspieler von The Revenant sich bei den Dreharbeiten den Allerwertesten abgefroren haben, interessiert mich einen Scheiß, wenn ich diesen Film so zu sehen bekomme. Und dann... Einer von denen ist nicht das, was er vorgibt zu sein. Platz 1. Einer von denen, vielleicht sogar 2, sind hier, weil sie Domagu befreien wollen. The Hateful Eight von Quentin Tarantino. Man kann ja das blutige, typische Tarantino-Ende dieses Tarantino-Western mögen oder nicht. Was sich aber in den knapp 2,5 Stunden vorher abspielt, in der sturmumtosten Hütte, das ist ein Diskurs über Gewalt, Mord, Rassen- und Klassenverhältnisse als intensive wie äußerst brutale Nachwirkung des US-Bürgerkriegs. Ein Diskurs, der es in sich hat und der sich quasi dann entlädt in diesen typisch ausufernden Dialogen eines Quentin Tarantino und alles, wie gesagt, in einer Hütte. Am Ende opfert Tarantino das mal wieder in einer Blutorgie, aber was er vorher ästhetisch und historisch entfaltet, das ist trotzdem sehr spannend. Und ein Wagnis, ein sich nicht ausruhen wollen auf dem Blockbuster-Schrott. Respekt, Respekt, Mr. Sabbelkopf.